Ja, wo sind wir denn hier? Auf dem Raucherbalkon heute? Genau. Dann sag ich mal Prost. Ja, Prost. Das, ja, Prost. Was trinken wir denn? Appleboy? Jo. Nörten Hardenberger. Oh. Mönchhofs Kellerbier. Ich trinke einen Zungenbrecher. Ich trinke Montepulciano de Ambruso El Fondatore. Oh, ein leckerer Rotwein. Oh! Ein Italiener. Ja, ich glaube, der Name sagt mir irgendwas. Ja, italienisch könnte sein. Ich trinke ganz normales Mineralwasser. Medium. Mit Perlchen. Ja, aber nur mit Medium-Perlchen. Die so schön geprickelt hat. Die großen Perlchen mag ich nicht. Ja, Bob, du hast den Wunsch geäußert, du möchtest heute gerne mal einen Geek-Balkon aufnehmen. Nein, eigentlich nicht. Also das hast du falsch verstanden. Ich wollte jetzt nicht fachsimpeln Apple, aber ich finde es mal ganz interessant, weil... Vielleicht ist es aber auch ein Balkonklatsch. Ein Balkonklatsch, ja. Oder ein Klatschbalkon. Also wir sind heute mit drei Leuten hier, nämlich der Hatti, der Planet Kai und ich, und wir haben alles Apple-Geräte und lieben Apple im Grunde genommen. Und mir war einfach mal wichtig, ich wollte von euch mal wissen, warum ihr euch Apple zugelegt habt. Oder vielmehr jetzt erstmal dieser iMac auch. Der Gerard, der ist auch dabei. Der Gerard hat natürlich keinen Mac jetzt, aber vielleicht wäre es ja auch mal interessant, wie er da so drüber denkt oder was er dazu sagt. Ob es da vielleicht Sachen gibt, wo er sagt, Mensch, ja du, das gibt's auf Windows doch auch, das ist doch ganz einfach. So, ne? So hatte ich gedacht, sowas mal zu machen. Ja, können wir gerne tun. So. Jo. Zumindest sind wir alle mobil Apfeljünger, glaube ich, ne? Ja. Also ich weiß, Kai hat auch hat er ja. Ja, ja. Das andere hat ja nicht funktioniert. Kai Droid. Der Kai-Droid hat nicht funktioniert. Ja, soll ich anfangen? Oder ich kann ja mal starten, oder? Ja, macht mal. Jo. Wie bin ich mit Apple angefangen? Das fing irgendwann an, da kriege ich ein neues Handy. Da hatte ich mir ein iPhone geholt. Das war irgendwie 2009 oder 2010. Ich glaube Anfang 2010. Und dieses iPhone hatte dann Funktionen, die ich vorher nicht kannte. Also zum Beispiel diesen App Store oder iTunes. Und im iTunes, da konnte ich jetzt Musik laden. Und ich habe einfach mal nach Metal gesucht, weil Metal war schon immer meins, ja. Und siehe da, kam ich zu Podcast, den Podsafe Metal Pilot seinerzeit. Und hab da reingehört und boah, geil, da war alles so Underground, nennt man das, so Zeugs, ne? Also alles so Sachen, die so kleine Bands aufgenommen haben, die nicht irgendwelchen Rechten unterlagen. Haben die da gespielt und richtig geil kommentiert. Und über diese Sparte bin ich dann Podcast. Erstmal habe ich dann gesehen, Mensch, das ist ja richtig geil, was es da gibt. Und habe dann auch andere Podcasts gefunden. Irgendwann habe ich eine Vorliebe für die Personal Podcasts gefunden. Und so bin ich zum Podcasten und über Apple im Grunde genommen dazu gekommen. Ja. Und dann hatten die beim Podsafe Metal Pilot mal so einen richtigen... Der Server wird ausgeschaltet. NES wurde abgeschaltet. Wieso das? Komisch. Muss ich gleich mal gucken. die Sachen auch. Warum schaltet sich das NES ab? Ich werde verrückt. Ich habe die Tage mal irgendwie so eine Horrornachricht von irgendwem gehört, dass da irgendwas kaputt war. Ja, ich hoffe, bei mir ist das nicht. Seltsam. Naja, auf jeden Fall habe ich dann Podcasts gehört und bei dem Podsafe Metal Pilot hatten sie zu diesem Zeitpunkt irgendwann mal so einen Sprung vom Windows-Rechner zum Mac. Und das war ein Hammer. Mit mal hatten die einen Sound, eine Bildqualität. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Was holen die aus dieser Kiste raus? Also nur der neue Rechner und mit mal macht das so bam, von einem zum anderen, von der einen Folge zur anderen, dachte, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Klar lag's natürlich an der anderen Software, vielleicht hatten sie auch noch ein anderes Interface, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es hat mich so wahnsinnig beeindruckt, dass ich gesagt habe, Mensch, diese Qualität, für mich war schon klar, Mitte 2011, du willst auch mit dem Podcasten anfangen und dann habe ich mir den iMac geholt. Der hat erst nur im Musikzimmer gestanden. Also da habe ich dann über Logic, das hatte ich damals schon gleich gekauft. Das war so das Tool, was mich im Grunde genommen am meisten gereizt hat an diesem ganzen Mac erstmal und diese Musikgeschichte, dass ich mit meiner Band Aufnahmen machen konnte. Und so bin ich dazu gekommen. Nach und nach wurde die Software dann immer mehr. Dann hatte ich eine Firmensoftware gefunden, die habe ich für 100 Euro seinerzeit gekauft. Und das ist für eine Firmensoftware, richtig für Buchhaltung, Rechnungsschreiben, Angebote, bla bla bla. Dieses ganze Adressen und das ist nicht viel Geld, wirklich nicht. Ich habe 2002 meine erste Software gekriegt, davor habe ich immer noch mit der Hand getippt, aber 2002 hatte ich meine erste Rechnungssoftware für 2500 Euro gekauft. Wow. Ja, ne? Und das war 2002 und diese Software auf dem Mac habe ich für 100 Euro dazu gekauft und die funktioniert viel, viel besser. Kannst du mal sagen, wie die heißt? Weil ein Kumpel von mir... Eurofaktura. Okay, alles klar, weil ein Kumpel von mir, der ist nämlich Handwerker und den greife ich gerade mal so unter die Arme, weil er, wie das so als Handwerker ist, du brauchst ja Betriebsausgaben. Und ich sage, dann kauf dir doch eine Software. Gut, wenn ich ihm jetzt sage, die kostet nur 100 Euro, würde er sagen, dann kaufe ich sie mir 10-mal. Ja, er braucht die nur einmal, aber ein bisschen, er sollte ein bisschen firm sein, sage ich mal. Zum Beispiel diese Data-Norm-Schnittstelle, die wir im Handwerk haben, da musst du über die Tabelle musst du ein bisschen umstrukturieren, dass die von diesem Programm genommen wird. Aber das, wenn du es einmal hast, dann hast du es, dann kriegst du die Sachen implantiert. Alles das gut. Muss ich dann machen. Naja, die Tabelle wird einfach umgestellt. Nimmst ein paar Stellen zwischen weg oder was. Das siehst du dann schon, das geht. Letzten Endes habe ich nach und nach mit diesem Ding hier einfach, ich habe mich so reingelebt. Ich war immer Windows, ich habe es mal mit Linux versucht, bin kläglich gescheitert des Öfteren. Und jetzt habe ich so ein Ding so zwischen beiden. Der Sicherheitsaspekt spielt noch eine kleine Rolle bei mir, aber grundsätzlich eigentlich immer schon wegen der Musik, dem Podcasten und der relativ günstigen und gut zu nutzenden Software. Für mich, einfach der Grund. Ich bin kein Nerd, der hier irgendwas, was ich mit dem Apple, mit dem Mac macht und mir ist mein iMac dann irgendwann mal kaputt gegangen, vielmehr der Bildschirm. Und da habe ich mir so ein Mac Mini geholt, hier Ende 2013 für 600 oder 700 Euro. Das waren noch die guten, ne? Ja, genau. Den habe ich mir hier untergestellt. Da habe ich einen ganz normalen Monitor dran und das Ding läuft wie geschnitten Brot. Also man kriegt diese Dinger auch günstig, ne? Und naja, relativ günstig, aber letzten Endes kommt es ja auch darauf an, du kaufst ja die Software mit und das war für mich damals nie eine Überlegung, jetzt wegen dem Geld. Mir war das halt wichtig, dass ich diese Sachen dabei hatte. Und ich sag mal, dieses Logic, ich meine für 150 Euro, voll funktionsfähige, DAW, Digital Audio Workstation, das ist... ich glaube, Logic kostet mittlerweile auch mehr. Ich meine, das kostet mittlerweile sogar 200 Euro. Ja, aber trotzdem immer noch. Guck mal, Cubase oder was weiß ich, was gibt's denn für Alternativen? Was hast du denn da Vergleichbares? Ja, klar, du keine kannst, natürlich, kannst natürlich Reaper nehmen, ja. Auch Phonic und was weiß ich. Klar, zum Podcasten ist das ja alles schön und gut, ne? Aber für meine Sachen damals, es war innovativ. Ich habe mich da schnell drin zurechtgefunden. Und das war mein Grund, weswegen ich Apple habe. Ja, ich denke mal so jetzt Audacity oder so kann sie mit dem Logic, denke ich mal, auch nicht vergleichen. Also. Nee, ich denke auch nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Wenn ich hier in App Store gehe und gucke, was da ist, ja 1000 Schiebler und Regler und ja. Ja, das ist schön, was ich jetzt gerade so hier alles höre, weil Logic ist mir natürlich auch kein unbekanntes Programm. Also wenn ich da jetzt mal einsteige, also ich ich bin so ein Mensch, der immer ein bisschen länger braucht, um irgendwas zu starten. Also das fing mit dem Internet an. Ich habe immer damals ISDN gehabt und wer früher ISDN hatte, der kennt natürlich das auch, dass man die Leitung konnte man ja zusammen bündeln. Dann haben die Eltern immer gejault, weil sie nicht telefonieren konnten. Dann hast du 128 gehabt und vorher hast du 64 eine Leitung. Ja, genau. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dieses DSL-Zeugs brauche ich nicht. Ja gut, und irgendwann bin ich dann, habe ich dann hier standardmäßig AOL, DSL 1000 gehabt. Das anschließend hat bald ein halbes Jahr gedauert. Bin ich schon drin, oder was? Ja, das hat aber auch alles länger gedauert. Ich komme ja aus der Homecomputer-Zeit, also C64 Amiga. Ja, ich auch. Mhm. Hab dann aber irgendwann aufgehört nach Amiga, weil ich habe dann Anfang der 90er als Discjockey angefangen und habe mich für PC und so gar nicht interessiert. Und ich bin dann eingestiegen, damals mit Windows 98 und habe damals mir einen Pentium 2 mit 300 Megahertz gekauft. Und dann auch mit Internet und diesem ganzen Schickimicki, da gab es ja noch kein Facebook und was weiß ich. Und und ich habe mich damals schon am Rechner immer gerne mit Musik befasst, wie das so ist, wenn du als junger Mensch, als Discjockey bist, willst du natürlich auch irgendwann mal anfangen, selber Musik produzieren. Und da ist mir dann auch relativ schnell die Software Logic, die gibt's nämlich auch für den PC, über den Weg gelaufen. Und wie Bob gerade sagte, natürlich auch Cubase. Wir haben also immer zweigleisig gearbeitet, aber musikalisch ist da nie was bei rausgekommen, weil ich habe in der Schule irgendwie mal vergessen, Noten zu lernen. Und wir haben dann einfach sogenannte Bootlegs oder Remixe von irgendwelchen Sachen gemacht. Ja, und dann ging das Leben natürlich mit diesen ganzen Windows-Geschichten los. Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000 und Windows XP, was da so alles kam. Mhm. Und es hat mich halt immer geärgert, aber man hat halt einfach mit Leben gelernt, dass ständig irgendwelche Fehlermeldungen da waren, der berühmte blaue Bluescreen und solche Sachen, aber man hat halt einfach damit Leben gelernt. Ja, und was hat man früher gemacht? Man hat, ich sag mal, ein bis zweimal im Jahr hat man seinen Windows-Rechner komplett neu aufgesetzt. Also ich glaube, da geht jeder mit hier, der mal Windows genutzt hat, oder? Ja, natürlich. Ja. Das ja. muss. Sonst wird der wird ja immer langsamer. Immer langsamer. Der schmüllt sich selber zu. Ja, und Mac war mir schon immer ein Begriff, weil ich weiß gar nicht, ob das die Leute so wissen. In der Musikproduktionsschiene, also die Leute, die im Studio sitzen und produzieren und auch die großen Werbeunternehmen, die arbeiten schon, ja, solange es Mac gibt, die arbeiten schon immer mit Macs, weil Mac, was Musik betrifft und Grafik, einfach von der Software unschlagbar ist. War für mich aber damals in den Mitte der 90ern überhaupt nicht relevant, weil ich habe zwar als Discjockey viel, viel Geld verdient, aber Mac war nie so meine Welt. Und irgendwann, dann war's, kommt die Geschichte mit den Smartphones. Habe ich auch immer gesagt, so ein Mist brauchst du nicht und so. Und wozu muss ich Fotos machen? Ich meine, ich bin so ein alter Nokia-User, wie ihr wahrscheinlich auch. Jeder hat seinen Nokia 3310 gehabt oder 6210 und wie die alle hießen. Und irgendwann habe ich dann so das erste Klapphandy gehabt mit Foto. Ich glaube, das war ein Samsung. Ja, und irgendwann sind wir dann halt auch in die Geschichte eingestiegen. Wie Bob gerade sagte, ich habe mir dann mein erstes iPhone gekauft. Das war ein iPhone 4. Und war begeistert, was man damit alles machen kann. Und dann kamen die iPads raus. Das erste iPad hat mich noch gar nicht interessiert. Ich habe gesagt, was soll ich mit so einem großen Telefon? Ja, mich auch nicht. Ja, genau. Wozu brauche ich das eigentlich? Aber ich habe halt immer, erst hatte ich so ein Tower, so ein Desktop-Rechner gehabt und hatte halt immer einen Laptop. Und es war dann halt immer so, dass er abends mit der Freundin oder meiner jetzigen Frau haben wir auf dem Sofa gesessen, haben Fernsehen geguckt, haben nicht miteinander geredet. Jeder hatte seinen Laptop auf dem Schoß und hat dann da im Internet umhergedölmert. Da gab es dann solche Sachen noch wie StudiVZ und solche Geschichten, wo man umhergesurft ist. Ja, und irgendwann habe ich dann mal ein bisschen Geld gehabt und habe gesagt, so, und jetzt wage ich einfach mal den großen Schritt und kaufe mir mal einen Apple-Computer, ein iMac. Was ich aber im Vorfeld gemacht habe, das war 2009, ich habe einfach im Vorfeld mal geguckt, gibt es Programme, auf die ich unbedingt nicht verzichten möchte bei Apple, die ich aber unbedingt bei Windows brauche? Und das war bei mir damals, ich habe auf dem PC Corel Draw gehabt. Corel 7 war das. Das ist so ein Vektorgrafikprogramm und ich bin ja nun Geocacher und ich habe meine Geocaching-Listing halt immer schön gestaltet mit CorelDRAW. So, jetzt hatte ich aber gelesen, für Mac wurde die Geschichte, ich glaube, bei Corel 11 eingestellt, gab es nicht mehr. Also habe ich gegoogelt und habe dann die Software gefunden, die sich Inkscape nennt. Ist eine kostenlose Software, die frisst die ganzen alten Vektorgrafiken-Dateien vom Corel. Und da habe ich gesagt, jo, alles klar. Das war wirklich so die Kaufentscheidung für mich. Ich muss irgendwie Grafik vernünftig machen können und ich will kein Geld ausgeben. Ich kann mir auch hier Adobe Illustrator kaufen, das kostet aber ein Heidengeld. Und hab dann gesehen, es gibt Inkscape, ja. Und dann bin ich halt in unseren Apple-Laden gefahren nach Göttingen und habe gesagt, ich möchte mir einen iMac kaufen. Das war mir schon klar, dass ich mir so einen iMac kaufe. Das ist noch der von 2009. Der hat an der Seite noch einen Einschub, ein Laufwerk und einen Brenner. Und direkt darunter ist das SD-Kartenlesegerät, was echt fatal ist für dieses Gerät. Da kann ich gleich eine lustige Anekdote zu erzählen. Ja, auf jeden Fall bin ich nach Göttingen gefahren, habe mir diesen iMac gekauft und bin nach Hause gefahren und mein Trauzeuge war auch gerade da und so. Und dann stand dieser Karton da und das wird Bob auch bestätigen. Wenn man so ein Apple-Gerät auspackt, ich weiß nicht, was für Leute, die da sitzen haben, die riechen so gut. Das ist der Wahnsinn. Ja. Boah, so ein Apple-Computer, so ein iMac mit, oh, die riechen so gut. Und ich habe diesen Karton offen gelassen. Mein ganzes Zimmer hat hier so nach Apple-Duft. Oh, das riecht so gut. Und so neu, wie bei so einem Neuwagen. Ich meine, Kai hat ja jetzt seinen Mokka, aber der riecht nicht nach Mokka, oder? Nee, auch nicht nach Espresso. Ja, und dann habe ich mir diesen iMac hier hingestellt und habe dann einfach losgelegt und habe dann Learning by Doing gemacht. E-Mail-Programm ausprobiert und was ich halt total super fand, es ist ja eigentlich alles beim, wenn du so einen Mac kaufst, es ist ja alles dabei. Es ist ein super geiles Videobearbeitungsprogramm mit iMovie dabei. Es ist zu Musik machen, machen ja mittlerweile auch viele Podcaster GarageBand dabei. Funktioniert echt super. Inkscape installiert, meine Corel-Dateien hat er gefressen und gemacht und getan. Logic war dann für mich uninteressant, weil ich bin immer beim Kumpel gewesen, hab Musik gemacht. Ja, und hab dann halt auch angefangen mal ein bisschen mit Audiobearbeitung was zu machen, Videobearbeitung. Gut, dann klar, habe ich mir dann also da Audacity installiert. Das gibt's ja für PC und für Apple auch. Ja, und hab mich dann halt einfach in diese ganze Geschichte reingesteigert und hab dann relativ schnell gemerkt, mein Gott, das Ding ist ja echt wahnsinnig schnell. Und ich hab diese Fehlermeldung alles gar nicht und blaue Bildschirme und ja, und ich habe es dann auch in meiner Hörspitzenfolge mal erzählt. Ich habe 2016, also 7 Jahre, nachdem ich mir den iMac gekauft habe, das erste Mal diesen Mac komplett platt gemacht. Vorher hat mich das null interessiert, weil ich war mit der Geschwindigkeit, was der Mac geleistet hat, immer noch zufrieden. Sicherlich war ich erstaunt, wie ich den Rechner neu aufgesetzt habe, wie schnell der dann wirklich war. Ja, man installiert ja mal hier und da ein Programmchen, wie es auf dem PC auch gemacht hast, du musst irgendwas brauchst du. Und kann mir auch keiner erzählen, also ich finde alles für einen Mac, was ich für einen PC auch brauche oder auch irgendeine Alternative. Und deswegen habe ich auch einfach gesagt, okay, ich brauche ja, es gibt ja dieses Bootcamp, ich brauche kein Windows-Betriebssystem, weil ich kaufe mir kein Mac, um mir dann Windows drauf zu installieren, weil dann kann ich auch einen Windows-Rechner behalten. Wer macht denn sowas? Ja, nein, aber das... Gibt's doch gar nicht. Ich kenne viele, die das machen. Also ich kenne viele, weil die einfach sagen, die Software fehlt mir und so. Ich sag, aber es gibt irgendwie für alles Alternativen und ich brauch's nicht, ich habe da keinen Bock hin und her zu switchen und weil sobald ich wieder Windows installiere, habe ich ja auch gleich wieder das Virusproblem, weil ich muss sagen, ich habe seit 2009 kein Virusprogramm auf dem Mac. Ich weiß nicht. Ich auch nicht, brauchst du nicht. Braucht man nicht? Nein. Okay. Es gibt keine Viren, denke ich. Okay. Also so zumindest soweit ich weiß. Kannst ja mal googeln. Ja, es gibt schon Viren, aber die Angriffsfläche die Angriffsrechner, wofür die ja die Viren nutzen, sind halt einfach die Betriebssysteme und Windows ist nach wie vor ja das weitverbreiteste Betriebssystem. Ja, klar. Also ich bin kein Linux-Nutzer, ich habe auch mal Linux mal auf dem PC, auf meinem Laptop, ich habe ja noch einen Laptop stehen, ich bin da auch kläglich gescheitert, weil ja Linux ist halt einfach so eine Entwickleroberfläche, wo du noch viel selber machen musst, aber ich bin halt Mensch, Datei runterladen, installieren, fertig, läuft, geht. Ja, und was ich halt auch total geil finde beim iMac oder so, ich zahle für mein Betriebssystem kein Geld. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das stimmt. Bei Windows hast du da ja doch schon das eine oder andere gekauft. Sei denn, du kaufst ja immer einen neuen Rechner. Aber ich weiß, dass ich mir Windows 7 gekauft hatte. Ich habe mir Windows 8 gekauft gehabt, so ein Update dann. Ja, Windows 10 gab es ja kostenlos, glaube ich. Das erste Mal überhaupt bei Windows, ne, oder? War das erste Mal, dass es... Also soweit ich mich erinnern kann, ja. Sei denn, du hast, wie gesagt, einen neuen Rechner gekauft, dann war, ist ja meistens das Betriebssystem dabei. Aber so als kostenlos, als Download, ja, war das das erste Mal. Aber den habe ich, glaube ich, auch nie genutzt, den Windows 10 Download. Also was ich für Windows schon ausgegeben habe, angefangen bei 3.0, 3.1, 3.11 für Workgroups, dann 95, 98, 98 SE, ja. 2000 XP, was weiß ich, ging doch immer weiter und man hat immer wieder was da reingeworfen. Sicher, war mal beim Computer was mit dabei, aber letzten Endes, was ich da, wie viel Geld da mit Windows 3.11 angefangen, ja. Apropos reingeworfen, Bob, du hast ja auch noch den iMac gehabt, der an der Seite diesen Einschub hatte fürs Laufwerk, ne? Ja, genau. Ja. Und darunter auch das SD-Karten-Lesegerät, ne? Ja, meinst du, was ich da schon alle reingesteckt habe? Mein iMac stand 2 Tage. Die erste SD-Karte, die ich reinstecken wollte, ist wo gelandet? Genau im Schlitz vom CD-Laufwerk oder DVD-Laufwerk. Ja, das ist mir auch schon passiert, ja. Oh, geil. Dachte ich, was ist denn jetzt los? Ich habe gedacht, okay, wir sind ja im Google-Zeitalter, Google mal. Also, was habe ich gemacht? Gegoogelt und überall habe ich gefunden, Staubsauger. Ich sag, hä? Was? Alles klar. Mac zur Seite gedreht, den Staubsauger angemacht, es machte nur klirling, pong, klock. SD-Karte war im Staubsauger. Total geil. Also, wenn einer so einen alten Mac hat, im Staubsauger, kriegt er die SD-Karte ohne Probleme daraus. Ja, aber ich hab's dann wirklich so gemacht. Ich hab das CD-ROM-Laufwerk zugeklebt und irgendwann habe ich mir dann extern SD-Kartenleser gekauft. Ja, mittlerweile haben die das ja anders gelöst bei den neuen Macs oder so. Mittlerweile, ich glaube, das ist ja bei den Windows-Rechnern auch so, es gibt ja, glaube ich, gar keine DVD-Laufwerke mehr mit ausgeliefert. Also gibt's schon noch, aber die meisten haben es ja, glaube ich, nicht mehr, oder? Na gut, Windows-Rechner, wenn der so einen richtigen Desktop-Rechner kaufst, ist da glaube ich schon noch ein CD-Laufwerk. Ja, aber so ein CD-Laufwerk. Laptop. Aber so ein doch, Laptop. Laptops auch, die haben auch noch ein CD-ROM-Laufwerk drin, ja. Also den ich jetzt hier habe, der ist 2 Jahre alt und der hat es auf jeden Fall definitiv noch drin. Also ich habe ja beruflich da mittlerweile viel mit zu tun und ich wüsste nicht, dass da noch ein CD-Laufwerk drin ist. Nee, also ich muss auch sagen, also wie ich diesen Rechner neu installiert habe, da gibt's ja auch eine Tastaturkombination, wenn du Rechner hochfährst und dann fragt er dich ja, wie du den neu installieren willst. Du kannst ja, es gibt ja die Software Time Machine auf dem Rechner, aber habe ich gesagt, na gut, aus Time Machine will ich den nicht neu installieren, weil dann habe ich ja den gleichen Rechner, wie ich ihn gerade platt mache, weil er ja immer das aktuelle Abbild macht. Ich meine, und die Kopie, wie ich das Ding 2009 gekauft habe, die ist mit Sicherheit schon lange gelöscht. Ich habe zwar so eine 2 Gigabyte Time Capsule, aber die ist mit Sicherheit schon überspielt worden. Und das Schöne daran ist, das ist schon mehrmals überspielt. Ja, und das Schöne daran ist ja wirklich, dann kannst du halt einfach sagen, Neuinstallation und wenn dein Rechner halt am Internet angeschlossen ist, dann lädt er sich halt das aktuelle Betriebssystem runter, installiert und das war nach 45 Minuten wieder alles erledigt. Ich habe dann halt alles nachinstalliert und ja, ich bin glücklich damit und das Ding ist von 2009 und ja, solange es mir nicht um die Ohren fliegt, werde ich es auch weiter nutzen. Und ja, was das Podcasting betrifft, also wir nehmen ja jetzt hier gerade im Teamspeak auf, aber die Geschichte mit Reaper und Ultraschall läuft ja auch auf dem PC, aber es ist optimiert eher für Mac. Also ich habe es auf beiden installiert, aber auf dem und auch konfiguriert, aber auf dem Mac ist es halt wesentlich einfacher. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch mehr für die Mac-Geschichte ausgelegt. Es funktioniert auf dem PC, aber es ist auf dem Mac wesentlich einfacher zu machen, finde ich. Mhm. Ja, aber der Kai, der hat ja Geld über gehabt, ne? Ja, genau. Naja, also ich mache da ja schon ziemlich lange mit rum. Also ich habe jetzt nochmal hier im Internet rausgesucht, wann so meine ersten Berührungspunkte mit einem Apple-Rechner waren. Und zwar war das in den 80ern, da hieß das Ganze noch Macintosh und die waren so in so regenbogenfarbener, angebissener Apfel. Und zwar hatte den Kumpel von mir, oder besser gesagt sogar Verwandtschaft von mir, dessen Vater. Da habe ich so das erste Mal so ein Ding überhaupt gesehen von Apple. Das war der ganz Anfang. Also das war irgendwann in den 80ern oder so. Aber da habe ich mir auch nicht weiter irgendwie Gedanken drum gemacht. Das war halt eben damals für mich auch irgendwie, ja, so ein PC halt eben, ja. Und dann ging das Ganze los mit, wie bei dir praktisch auch. Ich habe mir irgendwann ein iPhone gekauft. Das 3GS. Damit bin ich irgendwie zu dem Podcast ja auch dazu gestoßen. Und ja, damit fing das ganze Elend dann an. Jo, aber jetzt zum Rechner, MacBook oder iMac oder was auch immer. Warum? Warum braucht man sowas oder warum kauft man sich sowas? Ich meine, also es ist irgendwo immer, ich hab halt immer gehört, was man da alles so Cooles mitmachen kann. Und was ich ziemlich toll fand, ist, dass wenn ich, na gut, das ist jetzt ja kein Kaufgrund, das ist halt eben ein Beispiel, sag ich mal. Ich leg mein Handy weg mit Tweetbot und schalte mein Tablet oder mein MacBook dann halt eben an und kann dann genau dort, wo ich war, weiterlesen. Das geht bei Windows nicht oder auch irgendwelche coole Apps, die man auf dem iPhone benutzt, die gibt's halt eben für Windows 7 oder so nicht. Und ja, hier gibt's sie halt eben. Das sind so einzelne Gründe, warum ja. Und halt eben, man hört mehr von Windows, wie kacke es ist, sag ich mal, wie dass man es halt eben von Apple hört, wie kacke es ist. Natürlich wird der Apple-Rechner auch irgendwann mal spinnen, wie es der Windows-Rechner halt eben auch macht. Aber ja, hört man eigentlich weniger. Ich denke mal, weiß nicht, vielleicht ist man mit einem Mac zufriedener wie mit einem Windows-Rechner. Das würde ich nicht pauschal sagen. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ja. Also ich habe das ganz ehrlich. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich mir jetzt nicht mal einen Mac gerne reinziehen würde. Also so wirklich, ich würde da gerne mal dran arbeiten, mal gucken, wie der so ist. Ne? Aber für mich ist eindeutig, die Dinger sind einfach schweineteuer. Ja, aber guck mal, also ich finde, ja, gebe ich ja recht, die Dinger sind teuer. Ja. Also, aber ich sag mal, wenn du dir einen richtig gescheiten Laptop kaufst, also einen Windows-Rechner-Laptop, da legst du auch über 1.000 Euro hin. Ja, ich muss das mal wieder anders differenzieren. Wofür brauche ich das Ding? Ich habe jetzt hier einen Laptop stehen. Ich habe mir damals den ersten Laptop, den ich mir geholt habe, war ein Acer mit Windows 7. Mhm. Der hat auch 800 Euro gekostet. Ja. So, der hat aber hier knapp 10 Jahre gehalten. So, ja, danach war das Motherboard kaputt. Okay. Da habe ich gesagt, nee, du gibst nicht mir nochmal so viel aus, weil mal gucken, was so geht. Dann habe ich zum 30-Jährigen vor 3 Jahren habe ich einen Asus bekommen. Der hat 300 Euro gekostet. Der tut seinen Dienst. Ne, wofür ich wirklich brauche. Ein bisschen Internet, ein bisschen hier Teamspeak aufnehmen. Das war es. E-Mail checken. Für mehr brauche ich das eigentlich gar nicht. Ne, und dann kann ich mir wiederum dafür, wenn der jetzt, sagen wir mal, 7 Jahre hält, dann kaufe ich mir dann für 300 Euro einen neuen. Und dann kann ich mir so viele neue Laptops verkaufen, bevor ich mir mal an den Preis kommt von einem MacBook Pro. Ja, aber was bezahlst du denn für die Software zusätzlich? Ja, gar nichts, das ist doch schon mit drauf. Ich kaufe mir den Laptop. Ach so, wenn ein neues Betriebssystem kommt, dann, ja gut, Windows 10 ist jetzt ja günstig, ist jetzt ja kostenlos. Ich habe Windows, auf dem Laptop hier habe ich vor 3 Jahren Windows 8 drauf gehabt. Und wie gesagt, Windows 10 war halt dann dieses kostenlose Update, was du fahren konntest, für, glaube ich, ein halbes Jahr. Danach musstest du es bezahlen. Ich habe auch lange gehadert, machst du oder machst du nicht, weil ich viel Schlechtes drüber gehört habe. Aber ganz ehrlich, ich bin damit super zufrieden. Und alle Fehler, die ich bis jetzt hatte, waren einfach auf den Mist gewachsen, weil der Computer halt nur so schlau ist, wie derjenige, der davor sitzt. Ja, ich denke mal, im Grunde, ich sag mal, der eine mag halt eben Windows oder ist damit zufrieden und der andere strebt halt eben nach was anderem. Oder ich weiß nicht, wie ich. Ich meine, da kann man jetzt da so einen riesen Fass aufmachen, was ich gar nicht eigentlich will. Ich meine, jeder soll das nutzen, was er will, und soll sich das kaufen, was er will oder was er für nötig hält. Und ich meine, ich bin mit meinem Windows-Rechner hier, ich habe ja hier so einen Desktop-Rechner von Aldi stehen, Medion. Der läuft halt eben auch noch, der ist mittlerweile auch 6 oder 7 Jahre alt, der läuft noch, der tut's eigentlich noch. Aber ich wollte halt eben einfach mal in diese Mac-Welt oder in diese Apple-Welt, was die Rechner betrifft, reingucken und wollte mir halt eben, und ich das ist ja bei mir auch nicht eine Entscheidung gewesen, die von heute auf morgen wie der Daumenzeig einfach hier, jetzt kaufe ich mir das Ding, ich mache da ja schon Jahre mit rum. Kaufst du dir einen, kaufst du dir keinen. Also ich weiß, dass ich mir mal zum 40. Geburtstag einkaufen wollte. Mittlerweile sind schon 4 Jahre wieder ins Land gegangen. Oh, du alter Sack. Ja, genau. Und ich denke mal, zu dem Wunsch, einen Mac zu haben, der ist entstand ja auch schon weit vor meinem 40. Geburtstag. Und ich habe es immer so vor mir hergeschoben, weil es einfach jede Menge Kohle ist. Das steht außer Frage. Ich meine, wenn du dir mal guckst, ich habe ja jetzt auch nicht das neueste Modell, ich habe ja das von 2015 mehr gekauft, einfach weil es halt eben noch diese ganzen Anschlüsse wie beim normalen Windows-Rechner halt eben hat, weil ich hier Was hast du bezahlt, wenn man fragen darf? Ich habe jetzt rund 1500 dafür bezahlt. Sauber, das ist quasi mein Auto, weil ich auf dem Hof stehen habe. Man muss das aber, ja, aber nicht. Ich hatte doch gerade gesagt, ich hatte für meinen Mac Mini irgendwie 600 Euro oder 700 bezahlt. Ja, aber lohnt sich das wirklich für so ein altes Gerät, in Anführungszeichen, noch so viel Patte hinzulegen? Ja, aber selbstverständlich. Ich mache das doch wegen der Software. Ja, meine ich jetzt. Ihr macht das wegen der Software. Bei dir, Bob, kann ich das auch nachvollziehen. Aber für mich jetzt, der wirklich nur sagt, ich stelle es hier hin und benutze es alle Jubeljahre mal und ich arbeite damit ja nicht großartig. Ich nehme was auf und hast es nicht gesehen. Ob ich dafür den Preis investieren muss, weiß ich nicht. Für mich jetzt persönlich. Du kannst dir aber auch einen guten gebrauchten Mac kaufen, wo du annähernd an die Preise vom guten Laptop rankommst oder so. Mhm. Und es ist einfach so, dass die haben ja auch einen unwahrscheinlich guten Wiederverkaufswert. Das merkst du auch beim iPhone, ne? Die einen Wiederverkaufswert haben. Weil da einfach kein Vergehen dran ist. Also wenn du dir aber auch ein richtig gutes Laptop, das ein Windows-Betriebssystem hat, da legst du auch mal locker 1200, 1300 Euro hin. Keine Ahnung, was kostet denn hier diese Zockerdinger, so ein Ultrabook, die kosten auch ein Geld. Ja gut, du brauchst ja noch nicht mal ein Zockerding. Also ich hatte letztens auf Arbeit so einen Dell-Rechner, so einen Laptop in der Hand, auch 13 Zoll, mit SSD, 8 GB Arbeitsspeicher und Prozessor und so, weiß ich jetzt da gar nicht. Und da hatte ich mal einfach interessehalber geguckt, weil ich war ja eigentlich am Gucken für mich, ich wollte einfach weg hier von meinem Desktop, weil im Winter sitze mal lieber im Wohnzimmer vom warmen Ofen, willst vielleicht noch Fernseher. Oh, das kann ich so nachvollziehen. Willst vom Fernseher noch hocken und ich hab halt eben nur den Desktop-Rechner hier mir gehabt. Mein Laptop habe ich meinem Vater gegeben, weil dem seiner kaputt war. Ich hatte nur noch den Desktop-Rechner und deswegen war ich ja am gucken, was machst du? Kaufst du dir jetzt einen Windows-Rechner oder dann doch ein MacBook oder suchst du dir irgendwas Gebrauchtes oder was Altes und keine Ahnung. So, und dann hatte ich mal den auf Arbeit, hatte ich da einige von diesen Dell-Rechnern gehabt und die haben auch 1300 Euro gekostet. Und dann kann ich ja sagen, komm, auf die 200 Euro kommt es dann jetzt letzten Endes, wo ich weiß, was mein MacBook gekostet hat, auf die 200 Euro kommt es dann wirklich nicht mehr an und dann kaufst du dir halt eben einen Mac. Natürlich kriegst du auch einen Rechner für 600 Euro. Sagen wir mal, mein Laptop, das war auch ein Acer, der hat auch so 600 oder 700 Euro gekostet, aber die Dinger sind halt eben auch noch schwer wie ein Sau. Es gibt ja auch die Verkaufsargumente einfach, wie Kai schon gesagt hat, also jeder muss das selber nutzen und wenn man sich jetzt wirklich einen Mac kauft und sagt, ich möchte mir dann Windows drauf installieren, das geht beim Mac ohne Probleme. Ja, aber keinen Sinn. Sorry. Ja, gut, dann kann ich mir auch einen teuren Windows-Laptop kaufen. Ja, aber wenn einer sagt, ich möchte jetzt Mac nutzen und ich brauche für das ein oder andere Programm Windows, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber also du meinst jetzt so also als virtuelle Maschine oder was? Ja, okay. Ja, aber umgekehrt, wenn du einen Windows-Rechner hast, da kriegst du kein Mac-Betriebssystem drauf. Ja, es gibt ja auch die Hackintosh mittlerweile. Ja, aber das musst du dann halt auch erstmal basteln und machen und tun. Und beim Mac sagst du einfach hier Bootcamp oder was weiß ich und installierst das. Ohne Wenn und Aber. Das funktioniert. Ich muss mal ganz kurz weg, ich bin gleich wieder da. Ja. Jo. Das funktioniert ohne Wenn und Aber. Ich meine, was ich ganz oft als Argument höre, da gehe ich auch absolut mit, aber ich bin aus dem Alter raus, dass die Leute, die sagen, okay, ich bin Zocker, und ich kann nicht alles auf dem Mac spielen, das geht auf dem PC besser. Das kann ich auch völlig nachvollziehen. Ich meine, es gibt ja diesen, wie heißt das, Steam oder so, da gibt es ja mittlerweile auch viele Spiele für den Mac, aber es gibt das ein oder andere Spiel, was der ein oder andere gerne spielt, halt nicht für den Mac. Das ist für viele natürlich auch eine Kaufentscheidung, die sagen, nee, ich bin Zocker, ich möchte zocken, ich kann dieses Spiel halt nur auf dem Windows-Rechner spielen, deswegen möchte ich keinen Mac haben. Aber ich meine, wir sind jetzt hier Podcaster, ich meine... was heißt, wir sind Podcaster? Also ich weiß, dass ich vor, was weiß ich, einem halben Jahr oder so auch noch hier gesessen habe. Kaufst du dir doch wieder einen Desktop-Rechner, weil du doch irgendwie nochmal zocken willst oder so? Hier Euro Truck Simulator und solche Sachen. Ich meine, das läuft auf meinem Rechner hier auch noch. Aber wenn du jetzt da so andere grafikintensive Spiele oder Arbeitsspeicher fressende Spiele wie GTA oder keine Ahnung was spielen willst, dann musst du halt eben ja schon überlegen, was machst du denn nun? Aber ich habe dann für mich gesagt, nee, ich lass das mit dem Spielen. Also ich ich habe zwar noch eine Playstation, wo ich da, hier der Shira ist ja auch in unserer Zockergruppe, wo wir da am Zocken sind und so, aber ja, natürlich, spielen, ich denke mal, da kommst du um Windows nicht drum rum. Ja, aber Eurotruck war ein schlechtes Beispiel. Ich habe gerade nebenher gegoogelt, gibt's auch für Mac. Das läuft auch Mac, ja, natürlich. Ja, ja, aber das sind ganz, ganz oft Aussagen, die ich halt von anderen Leuten höre, die einfach sagen, ich möchte gerne zocken und so. Und wenn wir jetzt einfach mal in eine große Firma gehen, jetzt sage ich mal, du arbeitest in einer großen Firma, ihr werdet, glaube ich, ganz viele Büros haben und die werden alle miteinander vernetzt sein und so. Genau. Und da weiß ich jetzt nicht so, da hat mir mal irgendeiner gesagt, naja, so mit diesem Netzwerk, mit Mac, das funktioniert nicht so gut. Das läuft irgendwie, ich weiß nicht, was nimmt man da, Windows NT oder keine Ahnung. Wir haben Windows 7 drauf. Ja, oder Windows 7. Ja. Das funktioniert wohl dafür besser. Aber jetzt so für den Otto-Normalverbraucher ist das völlig in Ordnung. Und so wie Bob das gemacht hat, sich so einen günstigen Mac Mini zu kaufen, Bildschirm kriegst du ja auch für ein Apple und ein Ei nachgeworfen, ist das auch völlig in Ordnung. Und wenn jetzt einer sagt, ich möchte einen Laptop haben, dann reicht auch ein iPod Air. Ich meine, klar, ein MacBook Pro, das ist immer so das Ding, das Schlagschiff, was nach vorne getrieben wird oder so. Aber im Endeffekt, also ich meine, du hast jetzt auch ein MacBook Pro. Ja. Aber ich sage mal so, du wirst dieses MacBook Pro wahrscheinlich nie in deinem Leben so nutzen, was dieses Ding eigentlich kann. Du nimmst das Ding ein bisschen zum Surfen, um auf dem Sofa zu sitzen und zum Podcasten. Jo, genau. Also mir war es halt eben wichtig, dass ich halt eben auch im Wohnzimmer mal sitzen kann und deswegen Laptop. Und und ich meine, ich habe jetzt da hier sitze ich natürlich auch wieder in meinem Anführungszeichen Büro mit meinem Mikrofon, habe den 27 Zoll Monitor ans MacBook dran geklemmt und sitze halt eben so hier, aber im Großen und Ganzen, ja, ich mach da jetzt, ich will jetzt ja kein YouTube-Star werden und da riesen Filme, ich sag mal, die ganzen YouTuber, die schneiden ja auch ihre Filme damit und so weiter. Das ist nicht meine Intention, also ich, ja. Aber Kai, ich hab's ja in deinem Podcast gehört, spar noch mal ein bisschen Geld, kauf dir die Magic Mouse, du wirst sie lieben. Na, das ist so ein Problem. Ich habe die andere Maus mir jetzt bestellt, die liegt schon hier für morgen auf die Post, für wieder nach Hause zu schicken. oder dieses Trackpad, was es gibt oder so. Also ja, da war ich jetzt am Überlegen, weil ich mag das schon mit diesem Trackpad da umgehen, mit den ganzen Gesten und was man da alles so machen kann. Aber ich meine, 150 Euro für so ein Trackpad ist auch eine Nummer, ne? Das ist teuer, ja. Musst du gucken, ob es Gebrauch kriegst oder so. Aber ich habe kein Trackpad. Ich habe halt diese Magic Mouse von 2009. Ich meine, gut, du musst dich halt umgewöhnen, dass du halt so ein Tracking-Grad nicht hast. Das machst du halt mit deinem Finger. Du streichst halt mit deinem Finger. Ja, genau. Du streichst mit deinem. Das macht so einen Spaß. Da gewöhnt man sich dran. Das macht echt Laune. Mhm. Gut, klar. Das ist natürlich auch verkaufsentscheidend, wenn du einfach sagst, okay, die Maus kostet keine Ahnung 80, 90 oder 100 Euro und die Tastatur auch. Ich hatte ja auch eine Tastatur von Apple dabei bei dem iMac. Ja, so gut, beim iMac ist die Tastatur dabei. Ja, wäre ja blöd, wenn nicht. Ne? Ja. Welches ist denn diesen Apple-PC, ich weiß nicht genau, wie die heißen, wo du quasi nur den Bildschirm hast, wo du draufdrücken kannst mit diesem Touch. Das war das erste Ding, was ich jemals gesehen habe. Das fand ich so geil. Du hast wirklich nur den Bildschirm gehabt. Das war der ganze Rechner und dann mit Touch. Puh, da bin ich überfragt. Und also Apple? Wie gesagt, ja. Bin ich jetzt überfragt. Also ich habe ja so glaube ich nichts. Ja. Also ich weiß, so ein iMac. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Girard. Das ist ja, da ist ja der Rechner in dem Bildschirm drinne. Meinte ich. Aber halt ohne Touch, ne? Ich hatte irgendwo mal einen Kumpel von mir hatte einen mit Touch. Ich war mir relativ sicher, dass das ein Apple ist. Und mir ist ja irgendwann mal meine Bluetooth-Tastatur kaputt gegangen und da war ich dann auch zu geizig. Ich habe gesagt, ich kaufe mir die nicht, die ist mir einfach zu teuer und habe bei Amazon eine gefunden, irgendwas mit Flex heißt die. Die sieht vom Design aus wirklich wie eine Apple-Tastatur, ist auch beschriftet extra für Apple und auch für PC beschriftet. Aber die ist dann hier angekommen, weil bei meiner Bluetooth-Tastatur war es A kaputt. Das ist scheiße. Und ich habe, also die sieht echt klasse aus, also weil Apple hat ja auch so mit Design und das sieht ja alles schick aus, Aber allein dieser Anschlag und dieses Tippen irgendwie, das hat mir irgendwie gefehlt. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das mache ich jetzt nicht. Und jetzt habe ich mir halt eine Apple-Tastatur, eine mit Kabel gekauft. Die ist ja mal eben dann auch gleich 30 oder 40 Euro billiger. Ich meine, du hast ja genug Anschlüsse. Also ich habe gerade mal hier bei maconline.de geguckt, da kriegst du die deutsche Tastatur für 36 Euro. Oh, die bräuchte ich. Ja, sind nur 18 Stück verfügbar. Da kriegst du auch maconline.de? Ja, ich kann dir mal den Link mach mal. Da ins Dings. Da hilfst du mir sehr mit. Ja, hier. Ja, hast du nicht deinen Rechner auch dort gekauft gehabt, Bob? Ja. Aber die Tastatur brauche ich. Ja, weil ich habe gerade gesagt, wenn du mit dieser Apple-Tastatur arbeitest und holst dir dann eine andere, eine Ersatz oder so, ich kann es nicht beschreiben. Also diese Apple-Tastatur, also die haben sich da echt schon Gedanken gemacht, finde ich. Die haben sich da echt Gedanken gemacht. Ja, ich habe mir, wie gesagt, jetzt da so eine billige geholt für 17 Euro. Das ist von CSL, eine Bluetooth-Tastatur, weil, wie gesagt, hauptsächlich nutze ich das MacBook halt eben als Laptop und nicht hier am Dings. Aber wie gesagt, wenn man jetzt einmal gerade am Podcasten ist und so weiter, dann brauchst du halt eben ja doch eine Tastatur, weil das MacBook hier zugeklappt steht, wenn es hier am großen Bildschirm hängt und ja. Ah, ich finde, der Kai, der bringt aber mit zum Sommerfest, dann kann ich da halt drauf rumklimpern. Na, Kai, dann schneid doch den Bildschirm vom MacBook ab, dann hast du doch eine Tastatur. Ja. Stimmt. Ja, das wäre auch eine Idee. Dann hätte ich mir können aber auch einfach nur ein iPad kaufen. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich bei mir erstmal von Anfang an immer eine Kostenfrage gewesen. Ich habe mich auch lange gegen das iPhone gesträubt, weil früher war das wirklich so ein Machtkampf, ne? Hast du kein iPhone, bist du nix, ne? So, ja, war wirklich, ich glaube, das ist mittlerweile vorbei. Oder? Aber ich habe mich lange gegen gesträubt, wirklich, weil ich hatte, wie hatte eben sagte, ich habe mit Nokia angefangen, war das Nonplusultra bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja. Danach war es einfach noch Rotze, so wo der Smartphone-Sektor anfing. Da fing das an, dass ich mir das letzte Handy, was ich hatte, war ein N85. Das war so eins der ersten Smartphones von Nokia. Das hatte ich in den ersten 2 Monaten 8-mal in der Reparatur. Und als er zur Vertragsverlängerung kam, habe ich gesagt, gib mir irgendwas, aber bloß kein Nokia. Dann fing das mit Samsung an. Mit Samsung bin ich bis heute unheimlich zufrieden. Und das war halt noch der Zeitpunkt, wo Samsung auch unheimlich günstig war im Gegensatz zu einem iPhone. Und halt, man konnte eine Speicherkarte reintun. Ne, man konnte den Akku tauschen, was beim iPhone einfach nicht ging. Ja. Und dann, ich glaube, das Samsung Galaxy 6 war das erste, wo das auch nicht mehr funktionierte. Man konnte es auch nicht mehr. Dann haben die da genauso gemacht wie das iPhone. Und das war der Zeitpunkt für mich, wo ich sagte, okay, jetzt kannst du auch mal mit dem iPhone probieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mit dem 6er iPhone angefangen. Ich bin da super mit zufrieden. Habe mir jetzt vor 2-3 Monaten als 7er geholt. Mhm. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Also ich möchte auf Samsung nicht mehr wechseln. Zumal der Kostenfaktor wirklich nicht mehr viel Unterschied ist, weil für das Samsung S8 bezahle ich mittlerweile auch 800-900 Euro. Dann kann ich auch ein paar Euro drauflegen und hab mein iPhone. Ja. Das Schöne ist ja auch, dass diese ganzen Apple-Geräte, also sprich MacBook oder iMac mit den ganzen mobilen Geräten, die arbeiten ja so Hand in Hand zusammen, das ist ja so geil, das synchronisiert sich alles über die iCloud. Ich weiß nicht, das geht mit Sicherheit mit dem PC auch alles, das will ich jetzt nicht abstreiten. Ja, aber auch, aber nicht so. Also das ist ja das, was ich auch halt eben liebe. Du machst praktisch, legst dein iPhone, da bist du irgendwo auf einer Seite am Surfen gewesen, das legst du weg, dann gehst du an dein Mac und dann kannst du direkt da weiter surfen. Ja, solche Sachen. Oder als Podcast-Hörer, wenn du die entsprechende Podcast, den Podcast die App benutzen wird, ja. Ja, ich weiß nicht, also ich nutze Downcast und ihr nutzt ja, glaube ich, alle Pocketcast. Ja. Und ich weiß nicht, Pocketcast gibt es für den Mac? Ich glaube, Downcast ist auch die einzige App, die es für den Mac gibt. Bin mir aber nicht sicher, ja. Und ich nutze ja schon immer Downcast ich habe irgendwann mal Pocketcast installiert, aber mir gefällt es halt vom Design her einfach nicht. Von der Funktion her ist es super geil, gar keine Frage. Ja. Aber das Design spricht mir nicht an. Und Downcast hat halt den großen Vorteil, also wirklich, es synchronisiert sich halt auch über die iCloud. Das heißt, wenn ich ihn im Auto gehört habe, kann ich am Rechner genau da weiterhören, wo ich, oder am iPad kann ich überall weiterhören, was ich machen will, was ich kann. Das ist einfach total geil. Und wie gesagt, die ganzen Apps, alles synchronisiert sich und deine Favoriten, die du im Browser hast, synchronisieren sich. Und was Mac ja auch gut macht, ich bin ja mittlerweile komplett auf Google Mail-Konten umgestiegen, auch die Google Kalender, Kontakte, das synchronisiert sich super geil. Ich meine, das funktioniert am PC mit Sicherheit auch, das will ich nicht abstreiten. Also da, ich weiß nicht, ja, aber da geht's ja schon los. Auf dem Windows, ich weiß nicht, wie es mit Windows 10 ist, aber Windows 7, eine Kalender-App zu finden oder einen Kalender, mit dem du deinen Apple-Kalender abonnieren kannst, da bin ich schon klaglos gescheitert. Ich weiß nicht, wenn die Hörer oder so, die werden jetzt da vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, der hat Google nicht verstanden oder so. Ich weiß nicht, also ich bin da, hab da immer Probleme mit gehabt, mal einen Kalender auf dem Windows-Rechner zu haben. Ich meine, du hast diese iCloud, wo du dann über den Browser aufrufen kannst, okay, aber so einen richtigen Kalender auf dem Computer habe ich bei Windows nie gehabt. Ja, und bei Apple musst du halt nicht großartig suchen. Es funktioniert einfach. Oder auch deine Kontakte verwalten zum Beispiel. Ja. Das ist alles so, ja. Du brauchst nichts einrichten. Du musst nur einmal deine iCloud einrichten auf deinen mobilen Geräten und auf deinen Rechner und sagst halt einfach so, morgen gehe ich mit meinen Eltern essen, dann habe ich die Termine auf dem iPad, auf dem iPhone und auf dem iMac. Das geht bei Windows mit Sicherheit auch, das will ich nicht abstreiten. Bestimmt, aber ich weiß aber nicht, also wie gesagt, Kalender-App, da ist es bei mir schon gescheitert. Du musst halt immer bei Windows in die Materie einsteigen und solche Geschichten. Und ja, sicherlich stehe ich auch mal wieder vor irgendeinem Programm oder vor einem Problem, was ich googeln muss. Also ich habe es letztens bei den Hörspitzen gemacht und so, wie ich Ultraschall und Reaper installiert habe auf dem Windows 10 Rechner, ich musste ernsthaft mir ein Google-Video angucken, wie deinstalliere ich bei Windows 10 ein Programm. Ich habe es nicht gefunden. Ich meine, früher wusste ich das, da hast du immer hingeklickt, zack, zack, zack. Ich habe es echt nicht gefunden auf die Schnelle und ich habe echt gegoogelt, wo muss ich denn hinklicken, dass ich was deinstalliere. Und beim Mac weißt du, okay, zack, einfach in den Mülleimer schmeißen und dann ist das deinstalliert. Sicherlich hast du dann deinen Datenmüll. Es gibt auch Software dafür, Moment. Clean My Mac habe ich bei mir installiert, die habe ich sogar gekauft für 30 Euro, weil die deinstalliert dann natürlich auch deine ganzen, was in der Registry drin ist oder so. Ja, ja. Na gut, da gibt's für Windows ja auch irgendwelche Sachen und aber da geht's ja schon los. Ich meine, das ist jetzt ja bei Windows kein großes Problem, ein Programm zu deinstallieren, aber ich sag mal, für mich nicht. Gut, ich bin halt eben mein ganzes Leben lang schon irgendwie auf Windows unterwegs gewesen. Aber ja, was für mich halt eben das iPhone oder das iPad so einfach macht, dachte ich mir schon, dass auch vielleicht der Mac es mir noch einfacher machen könnte wie der Windows-Rechner. Ich weiß es nicht. Es wird sich mit der Zeit herausstellen. Denke ich mal. Also, wie gesagt, also das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden, was für ein Betriebssystem er nutzt. Und das sowieso, ja. Also ich meine, das ist ja, natürlich. Also ich kenne viele, die einen Mac haben, die Windows installiert haben. Ich meine, wie gesagt, aber ich habe mir ja einen Mac gekauft, weil ich halt einfach von diesem Betriebssystem weg wollte. Das war ja das Entscheidende für mich, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, mich damit umherzuärgern. Ja. Gut, klar, ich unterhalte mich auch mit Leuten, die sagen, ich habe überhaupt keine Probleme und so. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Also in letzter Zeit hatte ich auch keine Probleme, aber es hat mal Zeiten gegeben, wo ich den Windows-Rechner wirklich verflucht habe, wo wirklich andauernd irgendwas war oder so. Und ich bin jetzt niemand, der groß da an den Einstellungen oder so rumspielt. Also ich bin wirklich nur ein User hier. Hochfahren, klicke hier, klicke da, klicke dort, runterfahren, fertig. Es gibt ja, sage ich mal, auch die ein oder anderen, die dann wirklich da ins Eingemachte gehen und da irgendwelche Sachen verändern oder so, bin ich nicht. Und hatte früher wirklich öfter mal Probleme mit dem Windows-Rechner gehabt, aber in letzter Zeit auch nicht. Also ja. Aber wir haben meiner Tochter letztes Jahr auch so ein, wie heißen die von IBM, Lenovo, ne? Ja. So ein Lenovo-Laptop gekauft und so. Meine Tochter ist jetzt wirklich kein Mensch, die großartig Spiele braucht. Wir haben ihr den Lenovo gekauft. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ein Antivirenprogramm drauf installiert und sie braucht das Ding halt einfach nur, um mal was zu gucken, Netflix oder YouTube-Videos, und sie wollte Sims spielen. So, und Sims und dieses Antivirenprogramm waren die einzigen Programme, die wir auf diesem Windows-Rechner meiner Tochter installiert haben. Mhm. Nach 2 Wochen kommt meine Tochter und sagt, Papa, komm mal her. Da komme ich da hin, da ist auf dem Rechner Fehlermeldung, bla bla bla. Was ist das? Ja, ich klicke das dann halt immer weg. Ne? Und das sind so Sachen, die kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und ich weiß, ja. meine Tochter, die kann keine Programme installieren. Die weiß nicht, wie das geht. Die hat sich da nicht installiert und so. Und auch nachweislich war sie nicht auf irgendwelchen Seiten, wo sich was installiert hat oder so. Aber ich weiß nicht, ob das ein Virusproblem war, was das Virenprogramm nicht anerkannt hat oder so. Und das sind so Sachen, die haben mich halt auch bei Windows immer geärgert. Irgendwelche Fehler, wo du nicht wusstest, was da los ist. Und wenn ich einen Rechner hier habe, 2 Wochen zu Hause, nagelneu, da ist wirklich noch nicht was großartig mit gemacht worden. Und das Ding lag auch mehr in der Ecke. Also sie hat mehr Fernsehen geguckt, also ab und an mal Sims gespielt. Mehr hat die damit nicht gemacht. Und ja, und dann hast du halt irgendwelche Probleme an diesem Rechner, wo du echt sagst so, warum? Also ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwann habe ich mal einen Bericht gesehen, da hatte irgendeine Computerzeitschrift gesagt, sammelt mal alle eure Fehlermeldungen von Windows, das ist schon Jahre her, und dann sind die damit zu Microsoft gegangen, haben gesagt, so hier, Fehlermeldung von Lesern von uns, was ist das? Das konnten die selber nicht beantworten. Ja, ich glaube, das bei mir war das mit den ganzen Updates. Der hat ja mehr Updates gezogen gehabt wie alles andere und laufen. Wenn du dann mal schnell, sag ich mal, weg musstest und so, hast den Rechner runtergefahren. Ich weiß, bei Mac, der Bob zum Beispiel hat mir das mal gesagt, der fährt seinen Rechner gar, den Mac gar nicht mehr runter. Aber meine Windows-Kiste, ich habe die immer wieder runtergefahren, wenn ich, was weiß ich, morgens vor der Arbeit mal schnell noch ins Internet oder so und dann. Also ich lasse den Rechner nicht den ganzen Tag laufen. So, und dann hast du da wieder gestanden. Ja, der installiert jetzt einmal noch, was weiß ich, 30 Updates oder so. Ja, ich muss aber auf Arbeit, weißt du? Und dann war es dann doch so, dass er nach den Updates teilweise, dann bist du dann, dachtest du, komm, scheiß drauf, der schaltet sich dann ja eh ab und dann bist du mittags heimgekommen, da lief der Rechner immer noch, weil er sich nicht abgeschaltet hat und so Dinge. Aber ich weiß nicht, wie das bei Mac ist, also... Also Mac macht auch Updates, aber lange nicht so viel wie wie ein Windows-Rechner. Ja. Und ja, fragt auch und dann, wenn du Zeit hast, machst du es mal zwischendurch. Genau. Und vor allen Dingen, du kannst auch ohne Problem also weiterhin arbeiten. Mhm. Das kannst du beim Windows-Rechner ja nicht machen. Ich meine, ja, ich habe teilweise beim Windows nicht möglich. Ja, ja, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die haben gesagt, ich weiß gar nicht, was das ist, gar kein Problem. Ich weiß nicht, ob die einen anderen Rechner haben oder ein anderes Betriebssystem. Also es kann mir keiner erzählen. Also ich konnte fast nie arbeiten, wenn der Updates gefahren hat oder solche Geschichten. Ich meine, hier ploppt oben rechts auf Update, bla bla bla. Dann kannst du sagen, bitte morgen erinnern oder kannst einfach sagen, heute Nacht installieren. Ich lasse meinen Rechner auch immer an oder so, dann in Ruhezustand. Dann installiert er das nachts von alleine. Das kann der gerne machen. Ja. Und morgens ist alles gut. Von daher ist das für mich halt auch einfach die Kaufentscheidung. Sicherlich ist das hat alles seine Vor- und Nachteile, denke ich einfach. Ja, natürlich. Also ich will auch nicht sagen, dass jetzt der Mac das Nonplusultra ist oder so. Ich denke mal, gerade wo wir ja eben auch gesagt haben, ich denke mal, wenn es gerade ums Spielen geht oder so, wirst du um einen Windows-Rechner nicht drum rumkommen. Auch gerade von Grafikkarte her, von dem ganzen Kram und ja. Ich will jetzt auch nicht den Windows-Rechner verteufeln, also um Gottes Willen. Also in der letzten Zeit lief er einwandfrei und ich meine, ich kann jetzt über den Mac ja auch noch nicht viel sagen. Ich habe ihn ja erst, was, 14 Tage oder was. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch Windows 10 auf dem Laptop installiert, der läuft stabil, keine Fehlermeldung. Ich habe ihn halt nicht oft an, ab und an mal, wenn ich ihn so als Backup zum Aufnehmen nutze und so. Und dann, aber ansonsten, ich arbeite da ja auch nicht dran. Ich meine, den habe ich einmal platt gemacht, den habe ich Windows 10 drauf installiert. Da sind die ganzen da sind eigentlich nur die ganzen Sachen drauf, die ich zum Podcasten brauche, sprich TeamSpeak, Audacity ist da drauf. Und ja gut, Ultraschall Reaper ist auch drauf, weil ich's, wenn ich's mal brauche, ich nehme da fast gar nicht mit auf und dann habe ich's zumindest auf dem Laptop auch. Das funktioniert, das läuft auch einwandfrei, aber ich weiß, wenn ich da wieder irgendwelche Sachen drauf installiere und mache und tue und wenn ich mir dann vielleicht wieder irgendein Virus eingefangen habe, also ich bin jetzt auch kein Virenexperte, ich weiß jetzt auch nicht, welches das Nonplusultra Virenprogramm ist und ich habe da das, ach Gott, wie heißt denn das noch schnell? Habe ich letzten erst gekauft. Warte, ich such mal. Ich hab's noch nie gebraucht. Also ich habe bei Windows früher mal, wie hieß das, Kaspersky mehr gekauft. Ja, da musst du aber auch aufpassen. Da ist auch, kannst du auch nicht jedes benutzen. Irgendwie, da gibt's auch Mist-Sachen. Ja, aber dabei. Jetzt, da ich ihn nur noch als Backup nutze, dann nehme ich mir irgendein freies Virenprogramm. Ja, okay, gut. Ja. Antivir gibt's, glaube ich, ne? Ja, das lass da mal besser die Finger davon. Sorry, aber. Ja, ist das so? Ich weiß es nicht. Also, die werben dich mehr mit E-Mails zu wie alles andere. Ich habe mir gekauft, ja, irgendwo habe ich's. Norton Antivirus? Nee. Gibt's das noch? Das hatten wir mal im Ratinger gehabt, Mensch. Meinst du, mir fällt das jetzt noch ein, wie das hieß? Ist auch egal, ich habe keine Windows-Kiste mehr. Ich müsste den Windows-Rechner anschmeißen. Na, ich lass mal sein, ja. Oder? Aber da geht's schon los, habe ich keine Maus jetzt für. warte mal. Ist doch auch nicht so wichtig. Ja, ist egal. Aber die ist ziemlich gut, finde ich eigentlich. Man kann ja abschließend einfach mal sagen, jeder soll entscheiden, was er nutzt. Ob er einen Windows-Rechner nutzt, ob er sich einen Mac kauft, ob er sich einen Mac kauft und Windows installiert. Das muss jeder halt selber wissen. Ob man da jetzt über die Preise diskutieren kann, ja. Sicherlich, Qualität kostet Geld. Die kostet auch, wie Kai schon gesagt hat, auch beim Windows-Rechner Geld. Also da kannst du auch Geld lassen bis zum Sankt-Nimmerleins-Land. Und wir wollten halt einfach nochmal heute Abend erzählen, auf dem Karfreitag, warum wir uns ein Mac gekauft haben und warum das so schön ist. Und wenn wir es könnten, dann würden wir sogar mit unserem Mac duschen gehen. Genau, und warum der Gerard wartet, bis sich irgendeiner einen neuen kauft und einer von euch den alten verkauft. Da warte mal, wenn der Raiden sich wieder einen besorgt. Da kann man ja, sich an Tankstellen abgreifen. Da kannst du ein Schnäppchen machen. Ja, aber ist der nicht kuriert? Der hat sich doch mal eingekauft. Der hat sich schon, glaube ich, zwei gekauft. Oder ach, zwei schon? Ja, einen hat er von der Bob, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wer der andere damals gekauft hat. Keine Ahnung. Welchen hast du denn gekauft von ihm? Den MacBook Pro. Ach so, hast du auch noch? Mhm. Ja, okay. Jo, also wie gesagt, letzten Endes muss halt jeder für sich selbst entscheiden, was er da nutzen möchte. Und also ich meine, dass sie teuer sind. Jo, das. Wenn ich Geld sparen will, dann kann ich mir auch meinen Raspberry Pi nehmen, mach den ein bisschen frisch. Stimmt. Ja, habe ich auch. Eine gute Idee. Ja. Gut, zum Surfen reicht der auch. Jo. Ganz einfach. Genau. Läuft da Ultraschall drauf? das will ich nicht sagen, weiß ich nicht. TeamSpeak? Nee, TeamSpeak glaube ich nicht. Das aber Mumble kriegst du AMR. Doch am Laufen, oder? Ja, Mumble geht. Aber wegen diesem AMR geht das nicht mit TeamSpeak wohl. Okay. Oh, Kapitelmarke. Ja, diesmal war es nicht, nee. Ja, Feuerzeug klicken ist immer eine Kapitelmarke. Okay. Ja, haben wir noch was? Ja. Oh. Nee, also alles gesagt. Ja. Also ich habe das Ding gekauft, weil es so schön einfach ist. Genau. Ich bin halt auch nicht so ein Computerfuzzi. Ich mache das Ding an und es muss funktionieren. Genau. Und hier mit dem App Store, das ist alles so schön einfach und schön und bunt. Ja, das stimmt allerdings. Ja, letzten Endes muss es jeder selbst wissen, was er braucht und was er nicht braucht. Oder. Ja. Genau. Ja, wollen wir dann mal abwinken und frohe Ostern wünschen? Winkt mal ab. Oh, stimmt, ja. Ostern haben wir auch bald. Und die Kaja. Ja, von meiner Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich sag mal ganz pauschal tschüss, bis zum nächsten Mal und frohe Ostern. Tschüss. Ciao. Ciao, frohe Ostern.